willkommen zum Uncast Episode 168. Ich probiere es heute mal nicht ganz so lang zu machen. Aber ich kann natürlich wieder nichts versprechen. Ja. Themen gab es eigentlich genug. Also Newsmeldungen, ja. Themen habe ich heute aber etwas, was anliegt. Was Besonderes für Android, nämlich herzlichen Glückwunsch, 5 Jahre Android. Das ist die Erfolgsgeschichte, sage ich mal. Und zwar eine Erfolgsgeschichte, wie es im Buche steht. Wer hätte es damals gedacht, ja, als das HTC G1, das HTC G1 bei uns verkauft wurde, das G1, dass es das Android mal so eine Riesenerfolg werden würde. Ich meine, dass es erfolgreich wird, da war ich überzeugt davon, als ich mir mein G1 gekauft habe, am Erscheinungsdatum hier, das war noch was, da war ich stolz wie Oscar und das kleine Teil zum Aufschieben mit der Tastatur, mit der richtigen Hardware-Tastatur unten dran, das war auch damals ein absolutes Novum. Aber was ganz anderes vom Design her und so. Und damals hat man sich aber noch nicht vorstellen können, dass das Android dermaßen erfolgreich wird. Ja, so extrem erfolgreich. Es ist ja schon fast gruselig. In einigen Gebieten, wie zum Beispiel in China, liegt der Marktanteil von Android bei 90%. Das muss man sich schon mal vorstellen. Das hätte man beim G1 also garantiert nicht für möglich gehalten. Aber so ist es passiert. Über 1 Milliarde Android-Geräte wurden also derzeit seit dem ersten G1 aktiviert. Und es ist auch schon fantastisch, was da für eine Evolution stattgefunden hat. Das Android 1.1, ja, das damals auch bei mir noch drauf war, ja, dann gleich geupdatet wurde auf 1.2. Das sind also da schon Welten dazwischen, ja. Obwohl es damals auch, fand ich, sehr, zumindest zu der Zeit, mit den Apps, die es da gab, war es sehr, sehr gut zu benutzen, ja. Das ging also richtig rund da. Ich kam vorher von einem Windows Mobile Phone 2013, wie heißt das nochmal? Microsoft Windows Mobile 2013, glaube ich. Irgendwie ganz komischer Name war das. Und da war es dann also ein riesiger Unterschied, und zwar zum Positiven. Das war wirklich fantastisch damals. Ich war sehr, sehr begeistert. Und die Begeisterung hat eigentlich angehalten. Ja, und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept, sage ich mal, von Android, dass es eben hier auch eine Evolution gab und die Leute schließlich immer weiter begeisterte, immer neu begeisterte und immer neue Leute quasi auch dann erschlossen hat dadurch, ja, durch diese Veränderung. Ja, ich glaube, ich erzähle es auch bei jedem Geburtstag von Android immer wieder aufs Neue, aber trotzdem denke ich, kann man es gar nicht oft genug erzählen. Die Geschichte von Android: im Sommer 2005 hat nämlich Google Unternehmen Android, damals eine eigenständige Firma, gekauft, das im Herbst 2003 von Andy Rubin also schon gegründet wurde. Ja. Und das muss man immer deswegen sagen, weil das lange vor dem iPhone auch war. Ja, und am 5. November 2007 hat dann Google bekannt gegeben, gemeinsam mit der Open Handset Alliance, ja, das ist so ein Zusammenschluss von 33 verschiedenen Mitgliedern aus der Mobilfunkbranche, ein Mobiltelefon-Betriebssystem herauszubringen, das eben Android heißt. Ja, und seit dem 21. Oktober 2008, also, ist dann das erste Android-Gerät herausgekommen, beziehungsweise am 22. Oktober genauer gesagt. Das HTC Dream hat es auch geheißen. Das hat eben ist verkauft worden unter dem Namen T-Mobile G1. Ja. Und das kam zuerst natürlich in den USA auf den Markt, ja, und dann hat es aber nicht lange gedauert, bis das Gerät auch bei uns verfügbar war. Ja, das war mir ja natürlich mal wieder zu lange. Klar, aber ist ja immer normal. Ja, und so hat sich dann eben das weiterentwickelt. Die Meilensteine waren sicher dann das Android 1.5. Ja. Und gut, jetzt 1.6 hat sich jetzt nicht wirklich da großartig unterschieden davon. Cupcake, ja, Donut, wer kann sich noch nicht mehr an diesen schönen Namen erinnern? Und übrigens mein G1, das tut immer noch seinen Dienst als Uhr. Ja, in meinem Wohnzimmer, da ist das G1 als Uhr umfunktioniert worden mit dem One Night Stand, nennt sich das Programm. Ja, und das kann man auch zum Wecken und so benutzen. Ja. Es ist immer noch aktiv. Ja, ist immer noch in Funktion. ja, also da muss ich sagen, die Entwicklung, wie gesagt, hat so keiner genau können vorhersagen. Ich glaube, selbst Google war immer wieder überrascht durch den Erfolg, was Android macht. Und ich meine, am Anfang des Android 1.1 und 1.2, da musste man ganz klar sagen, das war für die Geeks, das war für Leute, die schon computermäßig vorbelastet waren, ja. Und deswegen hat mich das damals auch sehr, sehr angesprochen, ja. Und dann hat sich aber eben relativ schnell entwickelt, weil es doch mehr gefragt wurde, als alle gedacht haben. Ja. Und aus dem Geek-Phone wurde dann letztendlich mit den Versionen 1.5, 1.6 ein Gerät oder ein Betriebssystem, das für den Massenmarkt tauglich war. Und als dann die Version 2 herauskam vom Betriebssystem, da war klar, dass jetzt hier das Android jetzt den Einstieg in den Massenmarkt geschafft hat. Ja. Und 3, das Honeycomb, das war meiner Meinung nach ein kleiner Fehlgriff. Da wollte Google offenbar schnell ein System herausbringen für Tablets und letztendlich war das auch ein reines Tablet-Betriebssystem. Ja, ein Fehler, wie ich finde, den auch Google schnell korrigiert hat mit der Version 4, Ice Cream Sandwich, die dann herauskam. Wo dann wieder beides zusammengeführt wurde, zu einem einheitlichen Betriebssystem und das ist es bis heute geblieben. Mittlerweile Version 4.3 und Jelly Bean, ja. Und hier wird es jetzt demnächst ja die Version 4.4 KitKat geben, was ebenfalls wieder ein ganz neues Konzept mit sich bringt, nämlich dass man Markennamen jetzt endlich verwenden kann. Jede Wette, das sollte auch bei Jelly Bean gemacht werden mit den Jelly Belly Beans, aber das war wohl da nicht von Erfolg gekrönt. Schade für die Entwickler, die stehen nämlich auf sowas. Ja, gut, ich meine, eigentlich ist alles sagt, ja. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde schwärmen davon, ja, aber ja, wird nicht viel bringen. Ich habe euch schon gesagt, ja, und voller Stolz, dass ich ein G1 dort aktiv besessen habe und es immer noch aktiv ist. Also was soll's, ja? Das war mein Ziel, ja, euch das unter die Nase dran. Nein, Willen. Aber mich würde schon mal interessieren, wie viele von euch haben denn so ein G1, hatten denn ein G1 schon? Wäre ich schon so lange bei Android dabei? Ja, das wäre schon eine interessante Sache zu erfahren. Übrigens ein kurioses Ding, der Dalvik VM, ja, das war meiner Meinung nach so das Unglücklichste an Android überhaupt da, dass dieser Dalvik Java Dialekt gewählt wurde statt die normale Java VM, ja. Aber Dalvik hat mich immer an die Daleks erinnert, ja, obwohl das natürlich nichts miteinander zu tun hat, aber naja. Aber schaut mal im Internet, was es bedeutet. Dalek, ja. Und da ist die, naja, der Wurf zu Android nicht mehr weit. Allerdings waren die Daleks dann nicht ganz so sympathisch wie die Androids. Naja. Gut, also dann kommen wir mal zu den News. geht ja schnell. Und zwar, FIFA 14 gibt es jetzt im Play Store als Freemium Game. Ich sag später noch was genaueres dazu. Ja. Ja, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich das bei den News-Meldungen jetzt drin habe. Ja. Eigentlich hat es da gar nichts mehr zu suchen. Aber letztendlich hat FIFA bzw. Electronic Arts mit dem neuen FIFA das gemacht, was sie auch mit anderen Spielen gemacht haben, sogenannte Freemium Games anzubieten. Das heißt, man zahlt nicht mehr für das Herunterladen von einem Spiel, kann spielen in einem gewissen Maße. Ja. Für Zusatzsachen und Ähnliches braucht man dann allerdings wieder sogenannte Packs, die man dann gegen Geld, gegen richtiges, echtes Geld, ja, kaufen kann. Also nichts Energiepunkte im Spiel sammeln oder so. Und dann kann man eigentlich das Spiel erst richtig benutzen. Ja, das muss man ganz klar sagen. Dieses Freemium-Modell ist mehr oder minder offenbar beliebt, ja. Ich würde zwar lieber für FIFA ein paar Euro zahlen, ja, und hätte dann gleich das ganze Spiel als dieses Rumgewerkel da, ja, und das kann auch manchmal sehr, sehr unübersichtlich werden, was dann letztendlich dazu führt, dass man mehr Geld ausgibt, und genau das ist ja auch der Hintergrund. Man muss ja schon sehr, sehr aufpassen und sich manchmal auch mit etwas zufrieden geben, was man dann eben nicht hat. Aber diese Freemium-Modelle scheinen sich zumindest mal für die Firmen zu lohnen, sonst würden die da nicht das dauernd anbieten. Ja. Naja, okay. Also FIFA 14 gibt's jetzt im Play Store. Neues gibt's übrigens auch von Arkos, nämlich ein Arkos Gamepad 2 oder Arkos 2 Gamepad. Und ihr wisst ja, ich habe schon immer für das Original Arkos Gamepad geschwärmt, ja, weil mir das sehr, sehr gut gefällt. Und auch von Preis-Leistungs-Verhältnis her fand ich das sehr gut. Und es hat als erstes Pad diese Möglichkeit gehabt, mit dem freien Konfigurieren von Tasten auf Bildschirmaktionen. Das heißt, jedes Spiel konnte man damit quasi auch mit dem Joypad, das da integriert ist in dem Gerät, spielen. Ja, und das fand ich bis heute eigentlich noch, ich habe noch kein System entdeckt, wo das so konsequent und gut umsetzt. Deswegen top für das Gamepad. Und nun kommt der Nachfolger. Ja, klar, ist notwendig, denn auch wenn damals die Hardware gar nicht schlecht war, ja, gar nicht so übel, von den Leistungsdaten her, ist es jetzt natürlich schon wieder überholt bei der Geschwindigkeit. Es gibt's ja auch schon wieder eine Zeit lang, ne? Bei der Geschwindigkeit, wo sich ja alles im Android-Bereich entwickelt. Und der Nachfolger, der kommt jetzt mit einem 1280x800 7 Zoll IPS-Display. Also, da hat man auch wohl jetzt auf eine etwas höhere Auflösung noch gesetzt. Hat einen Quad-Core-Prozessor mit 1,6 GHz, auch das sehr gut, und 2 GB Hauptspeicher. Auch das ist sehr, sehr wichtig, oder das ist überhaupt das Wichtigste, ja, im Gegensatz zu dem alten Gerät. Es gibt eine 8 und eine 16 GB Version und natürlich wird, da ist es Arkos treu und ist für Spiele auch sehr, sehr vorteilhaft, ist da auch ein MicroSD-Kartenslot drin, die das dann doch um einiges erweitern lassen. Ich habe zwar hier keine genauen Daten, aber ich schätze mal, dass es auch hier wieder plus 32 Gigabyte Erweiterung möglich ist. Ja, als Arkos Gamepad 2 also. Und da darf man erwarten, dass es richtig zur Sache geht. Ich kann es kaum erwarten, bis ich das mal in den Händen halten kann. Vom Preis her ist leider nichts bekannt, aber das Original Gamepad, das erste von Arkos, das hatte ja einen Traumpreis. Ja, ein Traumpreis von 149 Euro, als es herauskam. Ja, mit den damals, wie gesagt, guten Daten. Und wenn jetzt hier Arkos in dem Preisbereich bis 200 Euro bleibt, vielleicht sogar 150 Euro wieder, dann wird das fantastisch. Ja, dann wird das wirklich fantastisch. Das kann man nur sagen. Und ich bin auch dann gespannt, wie das dann wie sich das dann entwickelt, ob jetzt hier vielleicht die Presse mal ein bisschen positiver schreibt. Alle hauen ja auf Argos ein, das kommt einfach daher, meiner Meinung nach, weil die großen Newsmeldungen, die kommen eben aus den USA. Argos ist eine französische Firma, die eben den europäischen Markt eigentlich im Auge hat, hauptsächlich, und halt nach Amerika drängt. Aber so die amerikanischen Newsredaktionen, die schmettern eigentlich die Geräte schon im Kopf ab, wenn sie nur den Namen Argos hören, weil das bei denen ja irgendwie so ein komischer No-Name aus Europa ist, ja. Dann noch lieber No-Name aus China als No-Name aus Europa, ja. So habe ich immer das Gefühl. Ansonsten kann ich mir es nicht erklären, warum Argos hier immer wieder von der Presse so dermaßen benachteiligt wird, zu Unrecht benachteiligt wird. Eigentlich haben die wirklich einige Top-Geräte drin im Sortiment, wo man nur noch mit dem Kopf schütteln kann, dass die nicht schon längst viel höhere Verkaufszahlen haben. Aber das ist mir auch egal. Das Gamepad 2, das wird sicherlich das Nvidia Shield auch des Fürsten lehren. Ja, das hat ja schon, da gab es ja bei mir schon die Diskussion, Gamepad 1 gegen Nvidia Shield. Klar, dass Nvidia Shield technisch hier ein klein wenig im Vorteil war wegen den Nvidia-Prozessoren. Aber hier muss ich sagen, sieht die Sache schon wieder anders aus. Das hört sich bis jetzt sehr, sehr gut an. Und ich bin gespannt, was für eine GPU verwendet wird. Ich bin überzeugt davon, dass sie dann dem Shield, zumindest technisch gesehen, das Wasser wegnehmen kann. Das Wasser, den Wind. Ich weiß auch nicht. Mann! Ja, den Wind aus dem Segel nehmen kann. Genau. Das Wasser aus dem Segel wäre schlecht. Ach Mann, das ist... Ich bin wieder... Ach Mann. So, okay, also weiter geht's. Dann ein Update für Gmail wird's jetzt geben, bald, demnächst. Ja, manche haben's vielleicht schon. Ich weiß nicht, bei mir dauert's immer ein bisschen. In den USA haben's schon einige. Und zwar wird hier Gmail ein bisschen optisch verändert und auf so eine Art Kartendesign umstellen, ähnlich wie auch bei Google Plus. Und das ist also auch wieder ein optischer Schritt hier, den sicherlich nicht alle gut finden werden, ja, kann ich mir vorstellen. Ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man Google Plus jetzt noch nicht benutzt hat. Wer Google Plus nutzt, wird sich sofort heimisch fühlen und das auch bestimmt gut finden. Ich muss sagen, ich kann eigentlich nichts dagegen sagen. Ich komme aber noch zu einem großen Problem möglicherweise, das auftaucht in den Community News. Mir ist es ehrlich gesagt jetzt nicht mehr ganz so wichtig, weil ich ja Carmail benutze. Auch dazu sage ich dann später noch was. Deswegen berührt mich die Gmail-App jetzt eigentlich nicht mehr so sehr. Aber für die vielen Gmail-User, die App benutzen, Gmail kann man natürlich auch mit K9 Mail benutzen, für die wird das sehr, sehr interessant sein. Und da bin ich mal gespannt, wie da die Reaktionen ausfallen werden. Ich glaube, die Leute werden wieder durchdrehen, wegen diesem Kartendesign, die meisten. Und aber das ist ja immer so. Immer wenn Google irgendwas ändert, drehen die Leute durch, ja. Weil, ich weiß auch nicht warum. Es ist halt so. Hangouts hat auch ein Update bekommen und bringt einige Funktionen wieder mit, die sehr gefragt wurden, zum Beispiel, dass man besser sehen kann, ob jemand online ist oder nicht. Das kann man jetzt sehen, und zwar in der Liste. Ja. Gut, ich meine, man konnte es bisher auch so sehen, indem man nämlich geguckt hat, wenn die Avatare etwas grau unterlegt waren, ja, dann war derjenige offline. Und jetzt hat man aber eine grüne Sprechblase. Ja, und die zeigt an, ob jemand online ist oder nicht. Ja, sehr schön. Viele Leute haben das gefordert. Mir war es eigentlich nicht ganz klar, warum man das fordert, weil Hangouts soll ja kein Chat Ersatz mehr sein, ja, sondern war halt ein Nachrichten- oder ist ein Nachrichtensystem. Und genau wie man ein Handy hat und da kann man eine SMS hinschicken und da sieht man auch nicht, ob derjenige gerade sein Handy anhat. Man schickt eben die SMS und fertig, ja. Und wenn er das Handy anhat oder anschaltet, dann kriegt er die. Und genauso ist es auch mit dem Hangout. Ja, das ist ein Nachrichtendienst. Aber gut, okay, die Leute haben es gewollt. jetzt kriegen es die Leute auch, ja, Version 1.2 bietet es eben jetzt. Und man kann auch jetzt, auch das wurde sehr häufig gefragt, wenn man auf einen Kontakt längere Zeit draufdrückt, kann man auswählen, dass man ihn für immer ausblenden will hier, dass man den also nicht mehr angezeigt bekommt, ja, wenn man so, was, dem sein Face in meiner Liste, niemals, ja, weg mit dem Gesicht, und dann ist er weg, ja, genau. Und man kann auch jetzt Bilder, die man bekommt, ja, kann man jetzt mit einem, kann man jetzt also reinzoomen, so dass man hier auch ein bisschen, ja, mehr, sag ich mal, dann sehen kann. Allerdings braucht wohl das Gegenüber auch, nee, war's nicht, sorry. Ich hab eben gedacht, aber es hat ein bisschen gedauert bis zur Übertragung. Ich habe nämlich hier gerade geschickt bekommen. Ich dachte, man bräuchte vielleicht, also die Gegenseite bräuchte auch dann die neue Hangout-Version, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Also auf jeden Fall ist es gut, weil das war auch etwas, wo es sehr genervt hat, dass man eben Bilder, die man bekommt, dann nicht mehr, ja, also nicht mehr genau rein, also nicht mehr reinzoomen kann. Das fand ich sehr, sehr schade. Aber jetzt geht es auf jeden Fall. So sieht es aus. Gut, also Google Hangout ist auch verbessert worden. Was allerdings, und das ist kein neues Problem, auch unbedingt endlich unter Kontrolle gehört, das ist das G-Talk und offenbar auch Hangouts. Da habe ich jetzt von verschiedenen Artikeln verschiedene Aussagen gehört. Und zwar, dass G-Talk-Nachrichten und Hangout-Nachrichten an falsche Adressaten geschickt werden könnten unter Umständen. Und so ist es halt offenbar passiert ein paar Mal. Ich finde, das ist ein großes und ernstzunehmendes Problem. Also ich möchte nicht, dass jemand anderes meine Nachrichten, die ich im Kontakt schreibe, zu Gesicht bekommen kann. Definitiv nicht. Und wenn dann auf einmal jemand meine Nachrichten, die für jemand anders bestimmt war, bekommt, das kann schon ziemlich übel sein. Ja. Google hat zwar jetzt gesagt, die haben es behoben. Nur, da muss ich sagen, dieses Problem gab es vor Jahren schon einmal. Also ist da wohl ein tiefer verwurzeltes Problem vorhanden. Und ich bin ehrlich gesagt sehr enttäuscht, dass nach dem damaligen Vorfall, dass das passiert ist, das heute schon wieder passieren kann. Also das finde ich absolut nicht okay. Und ich verstehe auch nicht genau, dass man hier nicht mehr Sicherheitsbarrieren macht, damit das eben nicht passieren kann. Ja, und deswegen auch hier wieder, was Google Hangout dringend braucht, ist eine Verschlüsselung, und zwar eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Somit ist gewährleistet, dass selbst wenn eine Nachricht fehlläuft, dass diese von dem Gegenüber gar nicht gelesen werden kann, weil sie nicht entschlüsselt wird, weil er nicht den richtigen Schlüssel hat. Ja, und das ist eben auch wichtig dann. Ja. Die OTR verhindert das sicher, ja. Aber die kann man leider bei Google Hangout nicht mehr nutzen. Ja, und deswegen hier ganz klarer Rüffel an Google: Das muss klappen, das darf einfach nicht passieren. Ja. Und die Ansage jetzt, ja, ist behoben das Problem, die habe ich eben schon mal vor einem Jahr gehört. Und da will ich erst mal abwarten, ob das wirklich behoben ist. Ja, und dann eben Vorsicht hier walten lassen. Aber naja, gut, ich habe hauptsächlich jetzt sowieso schon Jabber, also Xabber, ja, dieses Programm, wie ihr vielleicht schon aus den letzten Folgen wisst. Von daher ist es nicht mehr ganz so prekär jetzt. Für mich. Humble Bundle Mobile 2 ist jetzt erhältlich. Und zwar ist das eine reine mobile Version des Humble Bundles, ja. Sehr schöne Sache, finde ich. Ihr kennt ja das Humble Bundle, das habe ich jetzt schon des öfteren Mal hier euch vorgestellt und ans Herz gelegt. Und das gibt's jetzt eben in der neuen Ausgabe. Diesmal sind folgende Spiele mit dabei: Star Command, Das ist ja so eine Weltraumsimulation, wenn man so will, ja. Moment mal, ich guck mal noch mal rein hier, wie man das am besten ausdrücken könnte, ja. Die Uniform sieht schon so Star Trek-mäßig aus. Also das, es basiert auf dem, ja, also so in dem Stil wie eben Elite, ja, wenn man so will, aber doch deutlich überarbeitet, so, und natürlich angepasst für die mobilen Geschichten, ja. Hört sich sehr, sehr interessant an, das allein schon das Star-Command. Und das ist auch ein Debüt, ja, zum ersten Mal hier auf Android. Time Surfer ist dann auch ein Debüt und da ist es eben so, dass man durch die Zeiten surft, ja, im Weltall und eben hier ja, Widrigkeiten überwinden muss, ja. Asteroidenfelder und alles Mögliche kommt da auf einem zu und man muss natürlich hier das Ganze überstehen, wie ihr euch vorstellen könntet. Und die Grafik, die Hintergrundgrafik wirkt sehr, sehr schön. Die Vordergrundgrafik, also Spielgrafik von den Protagonisten und so weiter, ist mehr so ein 8-Bit-Ding, ist aber passt super gut zusammen, erinnert am gleich ein bisschen an die Amiga-Zeiten, ja. Wenn man sich hier das Video anschaut, hier auf der Seite, es gibt's auch ausführliche Videos dafür. Und also Time Surfer wird sicherlich sehr, sehr viel Spaß machen. Also schon alleine von dem einen Spiel her kann man sagen, wow. Ne? Punch Quest ist dann so ein Prügel-Seitwärts-Scroller. Ja. Kung Fu Master war zum Beispiel auf dem C64 mal so ein Hit in diesem Genre. Und auch das lebt jetzt wieder auf Android, ja, mit recht guter Grafik, ja, schnelles Gameplay. Man merkt schon, dass diese Entwickler so ein bisschen auf die 8-Bit-Sachen stehen hier, ja, und warum auch nicht, ist ideal eigentlich für so ein Handy-Bildschirm. Und auch diese Spielarten, ja, sind fast, als ob die es schon mal gewusst hätten, dass sowas irgendwann mal kommen wird, ne? Also es ist sehr, sehr schön, dieses Punch Quest. Und das vierte Spiel in der Reihe ist Bloons TD5, ja. Das ist ein Tower Defense Game mit süßen Affen und Balance und die muss man, also die Balance muss man abknallen, ja, nicht die Affen. Die bösen Balance sind nämlich hinter den Affen her. Und wer also so Tower Defense Games mag, wird hier auf seine Kosten kommen, schöne Grafik und ja, würde schon sagen, ein paar neue Ideen mal mit drin. So, diese Spiele bekommt ihr, egal was ihr bezahlt. Also wenn ihr 1 Euro für die vier Spielen zahlt, ist es okay. Wenn ihr 10 Euro oder 15 Euro bezahlen wollt, fairerweise, ist es auch okay. Ihr kriegt diese vier Spiele. Was dabei ist, übrigens auch noch die Soundtracks zu diesen vier Spielen. Komplett mit dabei. Ja, und es sind ein paar richtig geniale 8-Bit-Tracks drauf. Wer mehr als den Durchschnitt zahlt, so ist es immer bei Humble Bundle, der kriegt noch zusätzlich Games. Ja. Hier momentan liegt der Durchschnitt bei $4,51. Und wer mehr als $4,51 zahlt, der kriegt noch Ravensward Shadowlands mit dazu. Ein RPG-Spiel, ein Rollenspiel, das auch in einer schön gemachten Welt spielt, ja, hier, und da könnte man auch, also da könnte man wirklich nicht vermuten, dass das ein Android-Mobile-Game ist, ja, das könnte man wirklich nicht vermuten. Die Grafik ist, je nachdem, was natürlich ihr für ein Gerät habt, phänomenal, ja, also wenn ihr ein starkes, schnelles Android-Gerät habt, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen, ein Grafik-Feuerwerk, das euch da erwartet und eine große Welt, in dem ihr eben mit euren Protagonisten durchstreifen könnt und Abenteuer bestehen, so wie man es von einem guten RPG gewohnt ist. Und ihr kriegt auch noch Carmageddon. Das ist, ja, also ist schon ein älteres Spiel, damals auch für die ältere Computergeneration, ja. 1997 kam das raus und war dort auch Spiel des Jahres. Da muss man Zombies platt machen, ja, oder nein, halt, Moment. Nein, Zombies musste man nur in der deutschen gecutteten Version, das war nämlich damals indiziert, platt machen. Hier gibt's keine Zombies, sondern es sind Fußgänger. Ja, die muss man aber auch nicht platt machen, sondern man muss einfach Rennen fahren gegen andere Gegner und dann eigentlich müsste man den Fußgängern ausweichen, ja, nur ist es manchmal nicht möglich, ja, und deswegen gibt's ja massive Splatter-Effekte davon, aber hauptsächlich geht's halt eben um die Stunts, die hier phänomenal sind, und auch hier zählt mit dem schnellen Gerät, seid ihr dabei, ja, und na, es kommt das Flair sofort drüber, wenn ihr das Spiel also von früher gewöhnt seid, dann könnt ihr euch auf ein spaßiges Erlebnis einstellen, ja. Übrigens, auch der Soundtrack von Ravensward ist dabei, Ravensward Shadowlands, und somit ist eigentlich das Bundle für 4,51 €, wenn ihr alles haben wollt. Also ich würde mehr zahlen dafür. Ja, ich würde mehr zahlen. Wenn ihr könnt, zahlt mehr, seid fair. Hier gibt's auch eine Liste übrigens, ja, da steht dann auch drin, wie der Durchschnitt ist und so weiter und so weiter. Und wer besonders viel zum Beispiel gezahlt hat, ja, momentan wurden hier für dieses Bundle bereits $504,000, ja, ihr habt richtig gehört, gezahlt. 111.000 Mal oder gleich 112.000 Mal ist es verkauft worden. Der größte Spender, sag ich mal, muss man da schon fast sagen. Also es hat jemand $615 bezahlt und einer sogar anonym $600 für dieses Paket. Wahnsinn, ja. Aber das müsst ihr nicht tun. Ja, ganz klar. Wie gesagt, ihr könnt die ersten 4 Games für 1 € kaufen oder die ganzen Spiele für einen Preis, der über den oder für einen Betrag, der über dem Durchschnitt liegt, von momentan $4,51. Viel Spaß und ihr könnt sogar noch euer Geld eben aufsplitten, wie viel soll die Macher von Humble Bundle bekommen, wie viel die Entwickler und wie viel gemeinnützige Organisationen. Was kann man da dagegen sagen? Nichts. Also, kaufen, Leute, kaufen. Ihr kriegt gute Games für so viel Geld, wie ihr ausgeben wollt. Wow. Jellybean Walkman gibt's von Sony. Ja. Sony lässt ja die Marke Walkman einfach nicht untergehen. Ja, und ich finde, das ist auch gut so, denn ist doch eine Tradition, oder? Und der Jellybean Walkman von Sony, der soll jetzt auf den Markt kommen, und zwar, ich muss mal gucken, ob da überhaupt schon ein Preis drauf dabei steht, also es gibt jetzt ein Duo, zwei Geräte, also und zwar einmal das NWZX1 und das NWF880. Beides sind eben mit Jellybean ausgestattet. Und der NWF880, der kommt mit einem Dual-Core-Prozessor, 1 GB RAM, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 3.0 und ein FM-Radio ist mit drin, 4 Zoll. Display gibt's mit 16, 32 und 64 GB. Wie gesagt, der Hauptaugenmerk ist hier auf Musik hören. Ja, Musik hören. Man kann aber auch Android-Applikationen ganz normal benutzen, aber das sollte die Erklärung sein, warum eben hier jetzt kein Quad-Core-Prozessor, ja, mit 2 GB Arbeitsspeicher und alles drin ist, weil eben das Gerät eigentlich ein Musikplayer ist. Deswegen auch der Name Walkman. Ja, der ZX1, der kommt mit besonders viel Speicher und zwar 128 GB hat er drin, ja, aber kein FM-Radio. Aber das Teil kostet tatsächlich, haltet euch fest, $751. Ja, also es ist ein Luxusteil. Wie auch damals übrigens der Original Walkman war. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, nur einer konnte sich diesen Walkman von Sony leisten, ja. Und alle anderen, und da war man nicht sicher, ob der nicht irgendwie woanders daher hatte und nicht aus dem Geschäft, ja. weil die Teile waren richtig teuer. Also damals war das richtig fettes Geld und alle hatten immer nur die Nachbauten von dem Walkman. Die liefen aber genauso gut. Aber was ich halt damit sagen will, ist, dass Walkman noch nie irgendwie eine Billigmarke war von Sony. Und es wird es auch hier eben nicht sein. Der NWF 880, der wird dann in der 16 GB Version $274 kosten und der 64 GB Version $406. Ich denke mal, das sind noch von Yen umgerechnete Preise. Und da müssen wir auch mal ein bisschen warten, wie das bei uns aussieht. Ob da sich vielleicht ein Preis noch was macht, noch tut hier bei uns auf dem Markt. Ich kann ja mal noch kurz nachschauen. Der NWF 880, ob das schon gelistet ist. Nein, ist noch nicht gelistet. Also gut. Müssen wir ein bisschen warten noch. Ja, aber schön, dass die Traditionsmarke Walkman weiterhin funktioniert und vor allem, dass die Kultur des Musikhörens auch hier mit Jelly Bean quasi oder mit Android Jelly Bean dann eben fortgeführt wird. Ich finde es ganz gut, dass diese Traditionsmarke quasi von Android weiter geführt wird. Ja. Das S4, das S3 und das Galaxy Note 2 bekommen jetzt wohl bald das Android 4.3. Da wird's aber auch mal Zeit, ne? Das wurde jetzt offenbar klar, in Nachricht von Talk Android, die behaupten das auch frecherweise einfach mal, ja, dass es so sein wird, dass es bald kommt, zumindest in den USA. Und zwar wird es eben erwartet Ende Oktober, Anfang November. Das ist zwar bei mir nicht bald, aber da würde ich wahnsinnig werden, wenn ich so lange warten müsste. Aber deswegen haben wir ja auch Nexus Devices, ne? Und gut, aber trotzdem für die Besitzer von S3, S4 und dem Note 2 sind das erfreuliche Nachrichten. Ich meine, vor allem für die S3 und Note 2 Anwender, beim S4 war man natürlich sicher, dass Android 4.3 kommen wird. Beim S3 und beim Galaxy Note 2, da hat man bestimmt schon ein bisschen geschwitzt als Besitzer, ob man da tatsächlich das Android 4.3 bekommt. Ja, weil Samsung ist da nicht immer so großzügig und bietet das neue System. Ob das KitKat kommt, ja, das ist natürlich noch eine Frage. Ich muss mir vorstellen, bald kommt KitKat. Im Oktober soll ja KitKat kommen, ne? Sogar Mitte Oktober jetzt. Und da ist jetzt noch 4.3 soll dann kommen. Also das ist schon traurig. Und ja. Samsung könnte vielleicht etwas schneller werden, aber naja, das Thema hatten wir von Anfang an seit dem ersten Android-Gerät. Ja, die Firmen könnten, aber die Firmen sind groß, schwer, bürokratisch und wie Dinosaurier. Ja, und kommen einfach nicht in die Gänge. So ein Tyrannosaurus Rex gibt's offenbar nicht. Beats, genauer gesagt Beats Electronics. Ja, die haben sich jetzt freigekauft wieder von HTC. Ihr wisst ja, HTC hat Beats mit 50,1% gekauft, also die Mehrheit sich geholt. Und Jimmy Lovin und Dr. Dre haben damals natürlich ein großes Geschäft gewittert, das ist ganz klar. Dann ein Jahr später wurde aber die Hälfte schon wieder zurückgekauft. Ja. Warum? Keine Ahnung. Jetzt hat man auch die andere Hälfte wieder zurückgekauft. Damit hat Beats Electronics alles komplett wieder in seiner Hand, wenn der Kauf durchgeht, wovon auszugehen ist. Und damit hat sich eben wieder befreit von HTC. Grund scheint ganz klar zu sein, diesmal, dass eben HTC harte Zeiten bevorsteht, sehr harte Zeiten und Beats Electronics möchte nicht in Strudel mit hineingezogen werden, denn denen geht's sehr gut. Ich kann's zwar nicht verstehen, wie man sich einen Kopfhörer für €299 kaufen kann, wo man dann draußen auf der Straße mit rumrennt. Ja, das verstehe ich bis heute nicht, ja, was da so toll dran ist. Wenn man ein guter Kopfhörer haben möchte, dann kann man für das Geld auch schon einen Sennheiser bekommen für richtig phänomenale Qualität. Aber offenbar kommt es da nicht an. Bei der jungen Generation, die wollen mehr Bums in den Bässen haben, ja, oder eben die MP3-Musik ein bisschen aufwerten. Das könnte zum Beispiel ein Geheimnis sein, weil Beats schafft es nämlich mit seinen Kopfhörern auch schlecht aufgenommene oder schlecht kodierte MP3s richtig gut, zumindest für die Musikgeschmäcker der Hip-Hop-Generation, ja, aufzuwerten. Ja, und Dr. Dre ist ja auch kommt ja auch aus dem Hip-Hop-Bereich. Und die haben dann natürlich hier Vorteile, wenn die hier den Kopfhörer anschließen und hören dann einen richtig satter Sound, ja, obwohl sich das MP3 mit dem Kopfhörer von nebenan anhört, wie, uah, ja, und dann bringt es natürlich was. Aber deswegen geht es eben hier Beats Electronics sehr, sehr gut. Die machen riesen Gewinne, ja, und sind hoch auf und ja, dem gegenüber steht eben HTC und die haben, so leid mir es tut, ja, aber die haben jetzt gerade das Gegenteil von dem, was Beats Electronic im Aufwind hat, haben die im Abschwung, ja. Und da kann ich natürlich schon verstehen, dass die hier jetzt nicht Opfer werden wollen, ja, wenn HTC da noch weitere Probleme kriegt, und haben sind eben dann rausgegangen, sind eben rausgegangen. Interessant, dass die das zurückkaufen. Das hat immerhin 265 Millionen Dollar gekostet, ja. Und ja. Also die ersten 25%, 265 Millionen Dollar, wie viel das jetzt wird, wie viel die dafür gezahlt haben, weiß ich nicht. Man dürfte aber dann davon ausgehen, dass es so in dem Preissegment rumliegt wieder. Das ist natürlich für HTC auch nicht schlecht, weil ob HTC jetzt von Beats profitiert hat, ich sag mal nein. Ja, ich glaub nicht, dass das für die normalen Handys interessant war. Ich konnte es halt nie sehen, dass das wirklich was ausmacht. Und jetzt kriegen die natürlich auch wieder eine gewaltige Finanzspritze von Beats Electronics. Das muss man auch sehen. Also so ganz traurig wird HTC darüber nicht sein, dass Beats jetzt die Anteile zurückkauft. Ja. Ich denke, deswegen wird es für beide das Beste sein. Ja. Nun gut. Bei Samsung, das hat mir so ein, ja, ein Hochziehen der Augenbraue verursacht. Bei denen tauchen auf einmal bei verschiedenen Carrier, bei verschiedenen Netzbetreibern in den USA komische Regional-SIM-Loks auf. Ich finde das der Hammer. Ich weiß nicht, was da wieder der Hintergrund ist, ja. Also das ist schon sehr, sehr komisch. Und zwar ist es so, dass jetzt Geräte, die aktiviert wurden mit einer normalen SIM-Karte, ja, also das heißt, man kaufte zum Beispiel in den USA ein Gerät, legt dort die SIM-Karte von dem Netzbetreiber rein, wo man das Handy gekauft hat, diese SIM-Sperre geht raus und man kann ab sofort alle SIM-Karten reinlegen, die man will. So, man kauft ein Handy in den USA, legt zum Beispiel eine Karte von einem deutschen Netzbetreiber rein, ja, schaltet das Handy an, wupp, und dann kann man nur noch diese Karte benutzen, ja, und man kann auch keine andere mehr nutzen. Die muss man dann mit einem Unlock-Code entsperren lassen. Den gibt es natürlich nur gegen Bares. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, wo da der Hintergrund genau, was da der Hintergrund genau ist. Aber dass es überhaupt so etwas gibt, das finde ich schon ziemlich, das finde ich schon ziemlich komisch, ja. Und das ist nicht gerade sehr positiv meiner Meinung nach, denn naja, wenn das hier bei uns Schule macht, dann, ich weiß nicht, also ich finde das schon äußerst bedenklich. Ich habe Angst, dass sowas dann auch zu uns rüberschwappt und jetzt Samsung hier anfängt, seine Geräte mit SIM-Lock zu verkaufen. Ja, finde ich nicht gut. Tja, und was haben wir denn noch? Gucken wir mal, was steht denn hier noch auf der Liste drauf? Moga Joypad für Android ist bald lieferbar. Ja, ich habe schon mal, glaube ich, was davon gesagt in der Folge. Moga, das ist so ein Joypad, wo man das Handy quasi direkt reinklipsen kann und loslegen kann. Ja, zu zocken, Gamepad, ganz klar. Somit kann man jedes normale Handy zu einer kleinen Mini-Spielekonsole machen. Ja, bei den heutigen Handys mit 5 Zoll oder 5,2 Zoll ist es sogar ganz gut. Ja, ob jetzt so ein Galaxy Xperia Z Ultra reinpasst mit 6,1 Zoll, glaube ich, war das. Ja, das ist noch die andere Frage. Aber auf jeden Fall ist die Idee super und wenn man das geeignete Gerät hat, auch ganz, ganz toll. 14. November soll die jetzt ausgeliefert werden. Natürlich in den USA, kannst du ja auch nicht ändern, Leute. Ne? Natürlich braucht das Teil auch Strom. Ja. Ja. Deswegen gibt es eine Version zum Beispiel mit 1800 mAh Batterie drin. Ja, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar damit das Handy versorgt werden kann. Das wäre so gar nicht übel. Oder auch eine 2200 mAh Akku-Version und einmal $59,99 und einmal $79,99. Auch das ist okay. Und schon hat man ein Joypad. Also das wäre wirklich auch eine gute Geschichte. Und zu guter Letzt noch, ich habe ja schon einiges über das Sony QX10 Objektiv gesagt. Android Central hat jetzt ein ausführlicher Review gemacht, den ich jedem ans Herz legen kann, der sich für dieses Objektiv interessiert. Ich finde die Idee sehr, sehr gut und die Qualität ist auch sehr gut. Also eine echte Alternative zu einer normalen Kompaktkamera, wenn auch der Preis vielleicht eben einem noch ein bisschen abschreckt, aber immerhin besser als die Konkurrenz bisher. Das Review, wie gesagt, bezieht sich auf das QX10. Es gibt ja noch ein anderes Objektiv dafür. Das kommt dann mit 18 Megapixel und ich sag's euch gleich, ja, wenn ihr euch noch nichts darunter vorstellen könnt, das ist ein richtiges Objektiv, ja, das Teil hat eine richtige gute Linse mit 10-fach optischem Zoom, ja, und damit ist es grundsätzlich schon mal besser als jede Handykamera, grundsätzlich, ja. Wie gesagt, schaut euch mal diesen Review an. Es ist sehr, sehr ausführlich in Wort, Schrift und Videos und einen Haufen Testbilder drin, ja, wo ihr auch mal erahnen könnt. Und dann könnt ihr auch gleich sofort sehen, dass ihr, dass hier das Gerät, also dieses Objektiv, da Welten dazwischen liegen, zwischen normalen Kameras. Allerdings ist die Frage natürlich, so eine Kompaktkamera für 120, 130 Euro, ja, die muss ich dann eben mit diesem Objektiv messen und da sind wieder die Karten wieder ganz anders gemischt und das könnt ihr auch erfahren hier in dem Sony QX10 Review bei Android Central auf der Seite. Habe ich alles verlinkt hier in den Shownotes. So, Community-Geschichten, die sind jetzt angesagt. Zu den Community-News, Gmail bald mit Werbung. Ich habe es ja eben schon mal gesagt, es gab ein Gmail-Update und da deutet jetzt vieles darauf hin, dass hier auch bald Werbung kommt über die Gmail-App. Wer das noch nicht weiß, weil er zum Beispiel einen Adblocker hat, auf der Gmail-Webseite ist ja so, dass normalerweise an der Seite neben Werbung eingeblendet wird. Wer die mobile App benutzt, der wurde bisher von der Werbung verschont. Das soll jetzt vorbei sein, steht's hier bei einigen amerikanischen Publikationen, aber auch zum Beispiel bei Android Next, ja, da steht beispielsweise dass eben hier was aufgetaucht ist, das eben das vermuten lässt, dass bald wohl Werbung in die Gmail-App eingeblendet wird bei den bei der Mail-Applikation und man kann es ja nicht verdenken. Ich meine, es ist ein kostenloser Service, der sogar sehr, sehr gut ist. Aber irgendwie ist ja klar, dass hier auch Geld verdient wird und verdient werden muss. Von daher kann ich eigentlich jetzt nicht wirklich meckern gegen diese Werbung. Jetzt mache ich aber mal mein Handy hier ein bisschen leiser. Das ist ja furchtbar. Was geht denn hier ab? Und da kann man also jetzt nicht unbedingt meckern. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass gerade auf dem Mobiltelefon ist natürlich Werbung ziemlich nervig. Und deswegen, wer das nicht haben will, das soll, wie gesagt, auch mal mit K9-Mail, ich habe es vorhin schon gesagt, rumhantieren. Man kann Gmail super toll über K9-Mail nutzen, als Übertragungsmethode IMAP auswählen. Da könnt ihr alles machen, ja, was ihr mit der Gmail-App gemacht habt. Auf dem Gmail-Server, wenn ihr keinen anderen Server wollt, absolut kein Problem. Ihr könnt nach wie vor dann zusammen die Web-Oberfläche und die Handy-Oberfläche gemeinsam nutzen, so wie ihr es mit Gmail gewohnt seid. Aber dort habt ihr dann eben die Sicherheit, dass es werbefrei ist. Ja. Und wie gesagt, ich hatte ja auch noch schon vor längerem euch das empfohlen, wegen den Sicherheitsmöglichkeiten, die es da gibt. Auch über Gmail könnt ihr dann zum Beispiel die Nachrichten auch mit GPG verschlüsseln und Ähnliches, ja, und auch entschlüsseln. Von daher ist K9-Mail umso mehr dann einen Blick wert, wenn ihr der Werbung entfliehen wollt und weiterhin eure Mails ohne Angebote auf dem Mobiltelefon sehen wollt, was auch Traffic kostet. Ja, ich habe ja gesagt, ich kann den Firmen nicht verdenken mit der Werbung, nur auf dem Mobiltelefon ist es halt besonders nervig, weil da auch Traffic mit anfällt und auch die Übertragung andere Dienste verlangsamen kann, wenn man nämlich unterwegs ist und gerade einen schlechten Empfang hat und dann die tröpfelten Daten auch noch für Werbung verbraucht wird. Das ist schon ziemlich übel dann. Die Nachricht wurde mir übrigens auch nochmal vom Stefan geschickt, ja, deswegen auch im Community-Bereich. Ebenfalls vom Stefan kommt ein Hinweis auf ein neues Nexus 10 eventuell. Ja. Großes Fragezeichen. Könnte durchaus sein. Und zwar ist hier ein Asus TF502T. Ja. Und das könnte das neue Nexus 10 werden. Also genauere Sachen stehen offenbar noch nicht fest. Es ist auch ein Gerücht, aber man könnte vielleicht davon ausgehen, wer weiß. Also wenn das schon übrigens bei der FTC ist, zur Prüfung, dann könnte es sogar sein, dass das im Oktober mit vorgestellt wird. Ja, vielleicht kriegen wir im Oktober Nexus 5, neues Nexus 10 und dann noch Android 4.4 KitKat. Wahnsinn, oder? Das wäre doch was. Und dann, der Fernand hat noch geschrieben, in München hat man wohl das beste Netz im Moment auf dem Oktoberfest. Yep, scheint wirklich so, denn Deutschlands größter Mobilfunk-Hotspot steht auf dem Münchner Oktoberfest. Ja, und kann man sich auch schon vorstellen, weil das Oktoberfest ist ja internationales Sauffest, ein internationales Volksfest, ja. Und dort sind jede Menge Benutzer und nicht nur normale Leute, sondern eben auch Promis und die Crème de la Crème der Welt kommt mal vorbei, um auf dem Oktoberfest einen Maß zu trinken, ja. Und die brauchen natürlich Handyempfang und auch Datenempfang für die Selfies, ja, die dann sagen, guck mal, ich hab jetzt einen Moss, ne? Oder muss man, ne? Wie sonst könnten dann die Bilder von Michaela, ja, schnell ins Netz gelangen, wenn die auf dem Oktoberfest, ja, mit dem blotten Hintern rumrennt, ne? Das kann ja nicht sein, dass man dann auf einmal keinen Empfang hat. Und deswegen wurde da eben einen riesigen Hotspot eingerichtet für das Oktoberfest und 13 Megabit Sekunde im Download, 14 Megabit Sekunde im Upload kann man da dann mit LTE auch bekommen. Ja, der Wiesentraffic hat sich verdreifacht, sagt Vodafone. E-Plus bestrahlt dort mit HSPA-Plus im Dual-Cell-Modus und somit können die bis zu 42 Megabit Sekunde ins mobile Internet gehen. Das ist ganz lustig. Das heißt, im Prinzip kann man mit E-Plus schneller als mit LTE auf der Wiesn unterwegs sein. Ja, zumindest theoretisch. Ja. Aber es gibt auch andere Stationen mit anderen LTE-Frequenzen. Beispielsweise hat hier LTE 2600 mit 150 Megabit Sekunde und so weiter und so weiter. Also es geht alles, wenn man nur will. Aber Telekom ist auch dort. 10 LTE-Stationen haben die dort und jede Menge UMTS-Antennen. Und also da ist wirklich Abdeckung, Netzabdeckung ohne Ende und Datenbandbreite ohne Ende. Und das sieht man doch, ach, es geht doch, ja, wenn man nur will. Also, dann bitte auch mal die Städte besser ausbauen, mehr Daten, mehr Bandbreite zur Verfügung stellen, ja, damit man, obwohl man 14.4 UMTS Anschluss hat, ja, nicht doch noch mit 3 Megabit Sekunde rumwürgen muss, ja. Es ginge mit 14,4 Megabit, wenn die Firmen ihre Netze richtig ausbauen würden. Aber, naja, dazu fehlt entweder der Wille oder das Geld. Ja, also, naja. Nur, wie da dann eben Premium-Leistungen verkauft werden sollen, das frage ich mich auch. Stattdessen werden die Leute durch immer kleinere Datenkontingente dazu gebracht, eben weniger Daten zu nutzen, ja, damit die Netze nicht dauernd überlastet sind. Aber ich finde, das ist nicht die Lösung. Da müssen mehr Antennen her, muss das Netz ausgebaut werden, Bandbreite erweitert werden. Und dann sind auch einige Leute bereit, einen Premium-Preis zu zahlen für einen Premium-Zugang. Ja. Und aber für 3 Megabit, wenn es ein 14,4 Megabit möglich wäre, und das ist keine Hexerei, im Gegenteil, ne, dann dafür zahlt man dann, ja, genau, nämlich am besten gar nichts dafür, weil man hier nicht die versprochene Leistung bekommt. Ne? So sieht's aus. Nun denn, also, danke Fernand für diese Nachricht und Samsung schreibt der Stefan, werkelt offenbar an einem Galaxy F, an einer neuen Premium-Klasse für die Smartphone-Reihe. Und zwar aus Metall. Ja, also das heißt, bald kriegen auch die Samsung-Kunden die Möglichkeit, ein schlechterer Netzempfang zu haben, ja, weil Metall und Funkwellen passen eben mal nicht so gut zusammen. Ja. So sieht's mal eben aus. Aber sie können dann stolz ihr, oh, guck mal hier, mein Metallhandy, ja, ganz aus Metall, ja. Das ist kein Plastik, ja, alles Metall. Ne? Ja, schön, ne? Ja, dann ruf mal an. Oh, ja, das geht jetzt, ich habe gerade keinen Empfang. Ah ja, okay, gut. Ich übertreibe natürlich mal wieder, aber trotzdem, ja, Metall ist bei mir nur ein Werkstoff, fertig. Das hat bei mir von Qualität nicht überhaupt gar nichts zu sagen. Ja, im Gegenteil, ich möchte einen guten Empfang haben, ist viel wichtiger. Aber für die High-End-User, die können das dann auf jeden Fall, können sich freuen, möglicherweise auf diese neue Reihe, die F-Reihe, die dann eben super über Premium ist, ja, tatsächlich über Premium, Galaxy F. Okay, über Premium. Gut, dann komme ich zur App der Woche. Das hat diesmal FIFA 14 geschafft. Ich habe es eben schon mal in den News erwähnt. Ja. FIFA 14 als Freemium-Game hätte es fast nicht geschafft, weil was ist los? Ich habe ja gesagt, Freemium ist normalerweise so, man kauft das Spiel, kann Grundfunktionen machen, ja. Spielen beispielsweise ganz normal, aber wenn man jetzt spezielle Sachen haben will, zum Beispiel, was weiß ich, bessere Ausrüstung, ja, mehr Tricks oder mehr Spielmodis, ja, dann muss man zum Beispiel ein Paket kaufen, ja, und dann kann man das eben nutzen. Somit kann man das Spiel kostenlos laden, aber wenn man alles nutzen will, braucht man eben doch, muss man eben doch Geld investieren und muss was kaufen dazu. Das ist das Freemium-Konzept. Das scheint sich großer Beliebtheit zu erfreuen. Nur ist es jetzt hier bei dem FIFA 14 ein bisschen komisch. Klar, FIFA 14 kann man herunterladen. Ich habe es heruntergeladen, habe ein Spiel gestartet. Das ging auch wunderbar. Habe das Spiel abgebrochen. Heute wollte ich weitermachen, beziehungsweise eben ein neues Spiel starten. Und siehe da, geht nicht. Geht nicht. Ich habe keine Credits, null Credits. Und die Funktion für überhaupt zu spielen ist gesperrt. Ja, ich kann also nur Torschüsse üben, also Elfmeterschießen machen. Mehr geht nicht. Und ich muss schon sagen, das ist zu wenig. Auch für ein Freemium-Game. Das ist nämlich kein Freemium, das ist gar nichts. Ja, überhaupt nichts. Das Einzige, was ich immerhin weiß, dass es auf meinem Spiel, auf meinem Handy läuft, auf meinem Tablet, auf dem Samsung Galaxy P1000, ja, ich hab's immer noch, da läuft es, also ist es okay. Der müsste allerdings ein bisschen Platz machen, weil das hat sage und schreibe 1,37 Gigabyte Speicher braucht es insgesamt, ja. Und wenn ihr die Kommentatoren herunterladen wollt, also die Sprecher, ja, die werden nochmal separat heruntergeladen. Die sind allerdings auch kostenlos, aber die brauchen auch nochmal ein bisschen Platz. Ja. Ansonsten sind, deswegen hätte es fast nicht geschafft, FIFA 14 als App der Woche, wegen dieser schon einigermaßen Frechheit, muss ich sagen. Ja. Freemium, naja, ist bei mir was anderes. Ja. Ich habe hier das dann trotzdem genommen, weil es eben sowohl grafisch sehr gut ist, ja, als auch 33 Ligen beherbergt. Leider immer noch nicht die japanische J-League. Jedenfalls habe ich es noch nicht gesehen. Ja, vielleicht muss man die auch noch freischalten lassen, ich weiß es nicht. Ich möchte endlich in der J-League hier meine Protagonisten spielen lassen. Ja. Über 600 lizenzierte Teams und 16.000 Spieler, die hier auftauchen mit ihrem echten Namen. Ja, also die Lizenz wurde da ausgeweitet dann eben. 34 authentische Stadien, in denen man spielen kann. Und eben die Kommentare in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch kann man herunterladen. Das macht es einfach klipp und klar zum besten Fußballgame, das es auf Android gibt. Ja, definitiv. Und man kann hier sogar die Steuerung komplett umstellen, einmal von einer speziellen Touch-Steuerung, die wirklich speziell auf Handys und Tablets angepasst ist, was viele begrüßen werden, oder aber die klassische Steuerung, wo man ein eingeblendeter Joypad auf der linken Seite hat und eben dann Aktionen ausführen kann, so wie zum Beispiel bei FIFA 2012. Man kann auch selbst jetzt Teams zusammenstellen, also so ein Fantasieteam zusammenstellen, die Formation ändern, alles was eben zu einem guten Spiel, Fußballspiel gehört. Und man muss sagen, FIFA 14 bringt hier Handheld-Game-Atmosphäre auf Android. Das heißt, es ist solchen Spielen, solchen Fußball-Games wie eben auf der PSP Vita oder Nintendo nichts mehr hinten dran, ist auf gleicher Höhe, würde ich sagen. Und deswegen hat's trotz dem komischen Freemium-Konzept hier die es verdient, App der Woche zu werden. Und damit sind wir am Ende vom Uncast wieder. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Informationen, Kritik habt, nur her damit auf Google Plus. Uncast Community, einfach oben Uncast eingeben, dann könnt ihr unten die Community auswählen. Oder ihr schickt mir eine Mail, rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com. Da findet ihr auf der Seite auch einen GPG-Key, den ihr mir die Mail auch verschlüsselt schicken könnt. Und zwar ist die Seite dann antcast.thenetcast.com. Und bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com, ja? Sonst kommt ihr irgendwo anders raus. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund und haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!